Ah, hier, Hasenheide 58. Kurze Korrektur zum letzten Beitrag. Es war nur ein Hund auf dem Hin- und Rückweg. Dankeschön.